Mein Garten ist die Welt, in ihm wohnen Pflanzen und Tiere, Kätzchen und Stiere. Ich mach nur, was mir gefällt, ohne dabei jemandem zu schaden. In meinem Garten, die Blumen gieß ich durch einen Regenschauer. Ich der Wolkenbauer, und wie die Sonne leuchte ich, um meine Kinder zu bescheinen. Sie sollen gedeihen und in der Nacht wärmt mein Feuer euer Herz. Aus der Asche wächst die Pracht, um zu heilen euren Schmerz. Mein Garten ist die Welt, in ihm wohnen Düfte und Farben, Tauben und Raben. Ein jeder lebt in Seligkeit, alle haben etwas abzugeben. Keiner will stehlen, ja, ich fliege mit dem Wind, um die Samen zu verteilen. Sie sollen gedeihen, auf dass sie neue Früchte bringen. Ein jeder darf sich an ihnen laben, an meinen Gaben. Wenn uns jemand verlässt, lasse ich ihn neu auferstehen. Und fühlt sich jemand verletzt, zeige ich ihm, die Wunde wird vergehen. Mein Garten ist die Welt, in ihm wohnen Menschen und Gestalten aus alten Sagen. Ein jeder ist nach seiner Art, dick, dünn, groß, klein, witzig oder sinnlich, erwachsen, kindlich. Ja, das Leben ist ein Fest, jeden Tag haben alle Geburtstag. Es gibt ein Festmahl und sie lauschen dem Konzert, dass die Vögel ihnen singen, Trommeln erklingen, yeah. Ui, yeah, ui, yeah, na, na, na, na. Ui, yeah, ui, yeah.